Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 566, an Goethe, Weimar, den 19. Januar 1799. Ich packe hier zwei sehr heterogene Novitäten zusammen. Lassen Sie sich solche zum Nachtisch willkommen sein. Iflands Wärme für das Stück lässt mich von dem theatralischen Sukzess viel Gutes augurieren. Da er es für möglich hält, wegen der von ihm zu übernehmenden Rolle meinen Rat noch abzuwarten, so scheinen sie dort mit der Repräsentation nicht so sehr zu eilen, und die Berliner Kritiker werden uns also auch nicht viel zuvorkommen. Leben Sie recht wohl. In der Oper hoffe ich, Sie zu finden. SCH